Dark Side. Thank you. pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to a... into my house. The truth is out there. You fucker! What kind of sick fucking game are you playing? Dangerous minds. Escape is not possible. Your final destination. Vielleicht den Kopfhörer richtig aufsetzen, dann klappt es auch mit dem Moderieren. Ihr hört Sunshine Live, die Dragstore Mix Mission 06 und wir sind nicht, wie ich vorhin gesagt habe, in der 13. Stunde, sondern wirklich in der 12. Stunde. Kleiner Fehler auf meinem schlauen Zettelchen auf dem lieben Timetable. Da hat sich nämlich die Stunde 8 irgendwie verflüchtigt. Deswegen sind wir laut meinem Zettel schon in der 13. Faktisch sind wir wirklich in der 12. Stunde. Ja, noch mehr als anderthalb Stunden für euch in the Mix. Dirk und Robert alias die Pressure Heads. Und wenn ihr den Jungs ein paar Fragen in den Bauch löchern wollt, dann könnt ihr dies natürlich gerne tun. Wir werden später noch ein wenig mit ihnen quatschen. Einfach eine E-Mail schreiben an message@sunshine-live.de. message@sunshine-live.de könnt ihr auch verwenden, diese E-Mail-Adresse, wenn ihr zu dieser frühen Morgenstunde von mir aus gerade nach Hause gekommen seid und noch ein paar Grüße an die Lieben und Bösen loswerden wollt. Also nochmal message@sunshine-live.de. Wir sind in der 12. Stunde für euch noch bis um 7 im Mix, die Pressure Heads. Die Trackstore Mix Mission 06. We just can't get enough. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. for serious conflicting sounds. Decibel. Der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Sounds. Manufacturing distorted noise. Decibel. never stop. Time to rock. leaders of the world community have ordered the destruction of all weapons known to man. Creating any kind of weapon is considered an act of war and will be severely punished by Earth law. In secret, a group of brilliant criminal minds have designed a microscopic bionic insect. Upon puncture, a chemical is released that infiltrates the human brain, leaving no trace. All the scientists involved in this project, with the codename Zanza, have died mysteriously. It's clear that in a few years' time, the entire Earth population will be infected by this unknown bug. And whoever controls Zanza will control your mind. drop the bass. Ihr hört Stunde 12 der Dragstore Mix Mission 06 bei Sunshine Live. Noch bis um 7 für euch an den Plattentellern. Brescher Herz, richtig schön voll auf die Fresse. Genau das Richtige, um entweder aus dem Bett geprügelt zu werden oder vielleicht auch hinein, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr Fragen an die Jungs habt, in der kommenden Stunde werden wir ein bisschen mit den beiden quatschen. Dann könnt ihr uns diese schon mal reinmailen, und zwar an message@sunshine-live.de. Message, M-E-S-S-A-G-E. Und dann eben @sunshine-live.de. Könnt ihr auch machen, wenn ihr noch ein paar Grüße an die Party feierten oder weiß was ich was. Einfach nur Dragstore Mix Mission 06 euren Menschen raushauen wollt, wie zum Beispiel der Hansen. Er hat auch geschrieben an message@sunshine-live.de. Hallo, ich grüße alle die, die gerade von der Disco nach Hause gekommen sind und genauso viel Spaß hatten wie ich. Besonders Grüße an Malte alias Nase 1807. Bis dann. Also mailen, einfach wach bleiben, und zwar an message@sunshine-live.de. noch, ja, über eine Stunde für euch in dem Mix, die Pressure Heads. dir, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich ran, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, zeig es dir, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich ran, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, zeig es dir, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich ran, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, zeig es dir, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich ran, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, zeig es dir, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich ran, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, zeig es dir, dance electric, mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich ran. Mach mich an, komm mit zu mir, nimm mich. Sunshine Live mit der Dragstore Mix Mission 06. Wir beschreiten gleich die 13. Stunde, noch eine Stunde lang für euch an den Turntables. Die Pressure Heads, wettertechnisch brauche ich glaube ich nicht viel zu erwähnen. Es bleibt relativ trocken in Deutschland, 0 bis plus 8 Grad. Und jetzt ist es 6:02, ja, ist es schon. Und es ist Zeit für das Dragstore Mix Mission 06. Und wir befinden uns in der Zwischenzeit, ja, in der 13. Stunde und für euch noch eine Stunde lang in the Mix die Pressure Heads. Wenn ihr Fragen an sie habt oder wenn ihr Grüße loswerden wollt, dann könnt ihr das per E-Mail message@sunshine-live.de. Ich bin Philipp. Schönen Samstagvormittag. We'll be right back. Thank you.

clean stuff, huh? Purple Haze. White Widow. That's the kind of shit I want to blow. Smoking your mota. It's time to get high. Stop your feet, put your hands up, and listen to my saddle.